Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn aller Welten, und ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah, der Allmächtige. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam sein Diener und Gesandter ist. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Liebe Geschwister, wir werden heute inshallah ta'ala fortfahren mit unserem wunderschönen kleinen Büchlein. Und inshallah ta'ala haben wir jetzt mittlerweile die Frage 181 erreicht. Das heißt, wir werden heute über die Wahrsager sprechen und ihr Urteil und diejenigen, die zu den Wahrsagern hingehen, beziehungsweise diejenigen, die Horoskope lesen und daran glauben. Das wird unser Thema sein, inshallah ta'ala. Dann, liebe Geschwister, werden wir heute inshallah ta'ala erstmal anfangen mit der 179. Frage. Mit der 179. Frage inshallah ta'ala. Und zwar fragt der Autor hier: Was ist das Urteil darüber, es gibt diese ganzen Sachen, sind ja es gibt einen Oberbegriff für alle Dinge. Ja, genau, richtig, diese Art Glücksbringer. Was ist, wenn man dieses in Form von Halsketten, Amuletten und so weiter und so fort trägt? Es gibt auch Fäden, wo Perlen dran sind und Muscheln. Was ist das Urteil über diese Dinge? Das heißt, wir reden jetzt über Amulette und Glücksbringer, liebe Geschwister. Erstmal sollte jeder wissen, und das haben wir oft genug gelernt in unserer Religion, und das ist die Basis für alles. Wer dieses einmal verinnerlicht und versteht, der weiß, dass nichts und niemand ihn schaden oder nützen kann, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Warum erwähnen wir das? Weil viele Unwissende haben solche sogenannten Glücksbringer entwickelt, erschaffen, liebe Geschwister, um Krankheiten von sich abzuwenden oder um Glück zu haben oder Schaden von sich abzuwenden. Natürlich Dinge, die nur wer beeinflussen kann? Allah subhanahu wa ta'ala. Ihr seht das, liebe Geschwister, diese Talismänner gibt es fast in jeder Gesellschaft. Und sie haben verschiedene Formen. Bei unseren Leuten, was wir fortfinden, welche Talismänner kennt ihr, die sie haben? Das Auge, das blaue Auge. Ja, das blaue Auge. Sie sagen Nazar dazu. Das bedeutet eigentlich, wenn sie ehrlich sind, sie erhoffen sich durch das Auge eine bestimmte Wirkung. Wer sagt mir, welche Wirkung? Daoud? Schutz vor Schaden. Auch, natürlich, warum ist das ein Auge? Warum haben sie das als Auge gemacht? Na? Wegen dem bösen Blick. Okay. Dann gehst du zu so einer Person hin und du sagst ihm, glaubst du daran? Die Antwort ist immer sofort, nein. Dann fragst du ihn, Taib Akhil Karim, wenn du nicht daran glaubst, warum trägst du es? Er sagt nur so. Dann sagst du ihm, dann trag ein Kreuz nur so. Wird er es tun? Ja oder nein? Er wird es nicht tun. Das bedeutet, er hat schon ein Glauben daran, aber schaut mal, er selber weiß, dass dieses eigentlich schwachsinnig ist. Warum steht er nicht dazu? Wenn du einen richtigen Glauben hast, stehst du dazu oder nicht? Verteidigst du diesen Glauben oder nicht? Natürlich, aber du siehst bei dieser Person, er glaubt nicht richtig daran, aber er glaubt auch etwas daran. Also das heißt, er ist so im Zwiespalt, ob dieses wirklich für ihn einen Nutzen hat oder nicht. Und das Problem ist, wenn eine Sache weit verbreitet ist, dann denken die Leute, es kann nur richtig sein. Aber das ist nicht unser Maßstab, liebe Geschwister, sondern unser Maßstab ist, was Koran und Sunna uns geboten haben diesbezüglich. Denn ihr solltet wissen, die Mehrheit auf der Erde haben einen falschen Glauben. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَإِن تُطَعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. Wenn du den meisten auf der Erde, ja Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, folgen würdest, so würden sie dich vom Weg Allahs abbringen. إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ. Sie folgen nur Vermutung. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ. Und sie sind Leute, die einfach nur Schätzungen Schätzungen folgen. Das heißt, alles, was ohne Beweis ist. Und daher siehst du, dass diese Leute sehr gebrechlich sind. Sie haben eine Sache, wo sie dir sagen, ja, ich glaube daran, aber irgendwie glauben sie auch nicht richtig daran. Bei uns ist der Glaube allerdings anders, liebe Geschwister. Natürlich, dieses hat eine große Gefahr an sich, wenn man an Amulette glaubt, an Glücksbringer und Dinge, die von einem Schaden abwenden können. Welche verheerende Konsequenz hat das? Das ist klar, aber welche Konsequenz hat das? Welche Konsequenz hat das, dass jemand sich Amulette nimmt, Glücksbringer nimmt? Abdul Latif? Das meinte ich nicht. Dass er nicht von Allah die Schutz und Hilfe sucht, sondern von anderen. Das heißt, er hat kein Tawakkul mehr auf Allah subhanahu wa ta'ala, kein Vertrauen mehr auf Allah subhanahu wa ta'ala, sondern er legt sein Vertrauen in leblose Gegenstände, die erschaffen worden sind. Billahi alaikum. Wenn ich euch eine Frage frage und ihr tut eure Hand aufs Herz, dass man, wenn wir sagen, ihr tut eure Hand aufs Herz, dass man ehrlich ist. Glaubt wirklich jemand, dass er eine Sache erschafft und diese kann dann für ihn Gutes tun? Yani, was sagt ihr? Ja oder nein? Ich meine, wenn man darüber nachdenkt, dann ist das eigentlich etwas Schwachsinniges. Aber Frage, denken die Menschen heutzutage noch nach? Das ist das große Übel in unserer Zeit, dass man einfach anderen Leuten folgt, die keine Rechtleitung haben und dann tut man dieses und sagt, das ist in Ordnung, ich gebe mich mit diesem Glauben zufrieden. Nein, liebe Geschwister, weil wenn man diese Talismänner benutzt, diese Glücksbringer, so wenden sie einem von Allah subhanahu wa ta'ala ab und sogar schenkst du dann diesen leblosen Gegenständen dein Vertrauen, was du nicht mehr in Allah subhanahu wa ta'ala legst. Hudhaifa radiyallahu anhu arda, einer der besten Gefährten des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, er sah einmal einen kranken Mann, liebe Geschwister, der sich am Oberarm ein Armband befestigt hat. Der sich am Oberarm ein Armband befestigt hat. Was glaubt ihr, warum hat er das getan, dieser kranke Mann? Er wollte dadurch die Krankheit abwehren. Er wollte dadurch die Krankheit loswerden, liebe Geschwister. Hudhayfa radiallahu an, er hat dieses Armband von seinem Oberarm abgerissen und er hat es zerstört, zerrissen und gesagt, indem er eine Ayah und die Ayah rezitiert. Die meisten glauben nicht, außer dass sie Schirk in ihrem Glauben haben. Subhanallah al-Azim. Gibt es Leute, die zwar an Allah glauben, aber trotzdem Schirk machen? Antwort. Ja, wie heißen sie? Mushrikun. Deswegen heißen sie ja so. Wenn wir die Leute in der Zeit von dem Propheten Muhammad s.a.w., die Qurayshiten, gefragt hätten, wer hat die Himmel und die Erden erschaffen, was hätten sie gesagt? Allah. Wer versorgt euch vom Himmel und von der Erde aus? Allah. Aber was haben sie gemacht in der Anbetung? Sie haben sich Vermittler genommen. Sie haben sich Vermittler genommen, weil sie gesagt haben, diese Vermittler verschaffen ihnen einen Zugang zu Allah. Das heißt, haben sie an Allah geglaubt? Antwort? Ja. Die haben an Allah geglaubt. Aber wie war der Glaube? Richtig oder falsch? Falsch. Dieser Glaube war begleitet von Schirk. Deswegen diese Ayah, وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. Die meisten glauben nicht richtig an Allah, außer dass sie ihm andere Götter zur Seite stellen, liebe Geschwister. Zur Seite stellen, liebe Geschwister. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, er sagte, مَنْ عَلَّقَ تَمِيمًا فَقَدْ أَشْرَكَ. Derjenige, der ein Glücksbringer trägt, so hat er Schirk begangen. At-Tamima ist der Glücksbringer. At-Tamima auf Arabisch ist der Glücksbringer. Und derjenige, der sich so ein Glücksbringer umhängt, trägt, bei sich hält, der hat Schirk begangen, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam in einer authentischen Überlieferung bei Imam Ahmad rahmatullah alaihi gesagt hat. Und er sagte weiter, und schaut mal, subhanallah al-azim, das ist auch der Grund, warum bei vielen nicht das Bittgebet erfüllt wird. Er sagte sallallahu alaihi wa sallam, من تعلق تميمة فلا أتم الله له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. Derjenige, der sich ein Amulett umhängt, trägt, dessen Wunsch wird Allah niemals erfüllen. Allahu Akbar. Derjenige, der sich ein Amulett umhängt, dessen Wunsch wird Allah niemals erfüllen. Und wer auch immer eine Muschel trägt, dem wird Allah keine Ruhe, Sicherheit geben vor dem, was er fürchtet. Wisst ihr, was die damals gemacht haben? Die haben das ja genommen, die dachten, das kann Schaden von ihnen abwenden. Krankheiten hinwegnehmen. Aber wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu so einer Person sagte, er sagte, die Schwäche wird sich nur noch mehr fortsetzen bei dir. Die Schwäche geht davon nicht weg, sondern sie wird schlimmer, intensiver, liebe Geschwister, weil man hier auf etwas anderes vertraut, außer auf Allah. Wenn du krank bist, dann sagst du, oh Allah, heile mich. Denn niemand kann dich heilen, außer Allah. Und jeder weiß das, wenn eine Person tatsächlich eine so derart schlimme Krankheit hat, dass er merkt, er neigt sich langsam dem Tode zu, was macht er automatisch? Er betet zurück. Er weiß das. Das ist in der Fitra drinne. Wallahi al-Azim. Das ist in der Fitra drinne, so dass jeder versteht, dass niemand dich heilen kann, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Ich wiederhole die Überlieferung, die ist sehr wichtig. Wer auch immer ein Amulett trägt, dessen Wunsch wird Allah niemals erfüllen. Und wer auch immer eine Muschel trägt, dem wird Allah subhanahu wa ta'ala keine Ruhe, sprich Sicherheit geben, vor dem, was er fürchtet. Diese Überlieferung ist ebenfalls bei Imam Ahmad, rahmatullah alayhi, liebe Geschwister. Aber natürlich sehen wir auch eine andere Form von Talismänern. Wir sehen, es gibt Talismänner, die Muslime heutzutage entwickelt haben, worauf Koran steht. Es gibt Talismänner, worauf Koran steht, liebe Geschwister. Und ihr kennt das, das sind so Dinge, wo Ayatul Kursi zum Beispiel draufsteht. Oder, was wir kennen auch, viele machen heute den Koran so klein, so dass er gar nicht leserlich ist tatsächlich. Ja? Kennt ihr das? Und die tragen das dann um den Hals und so weiter und so fort. Subhanallah. Erstmal der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er sagte uns, derjenige, der einen Buchstaben liest vom Buche Allahs, wie viel Hasanat bekommt er? 10 Hasanat. Das bedeutet, wenn du dieses tust, dann wirst du belohnt von Allah subhanahu wa ta'ala. Aber wo ist der Nutzen darin, dass man sich ein Amulett herumhängt, wo auch der gesamte Koran drauf verzeichnet ist? Manche haben ein schönes Beispiel gegeben. Sie haben gesagt, das ist wie eine Person, der bekommt ein Rezept. Ja, dieses Rezept, darauf steht das Medikament drauf, was er einnehmen soll. Aber er holt nicht das Medikament von der Apotheke und nimmt dieses Medikament ein, sondern er nimmt nur das Rezept und bindet sich das um den Hals. Wird ihm das was bringen? Ja oder nein? Nein. Und wir sehen das heute in vielen Autos von den Muslimen. Da hängt was? Immer ein Koran. Frage. Beten diese Leute, die meisten, die das machen? Ja oder nein? Gedenken sie Allahs? Lesen sie Koran? Nein. Aber Frage, glauben Sie eigentlich daran? Ja oder nein? Sonst würden Sie es nicht rumhängen. Aber subhanallah al-Azim, anstatt dass er sich damit beschäftigt, aber das ist zu schwer, also muss ein Talisman her. Denn der Talisman erschwert ihm viel Arbeit. Er muss sich nicht niederwerfen, er muss sich nicht verbeugen, er muss nicht Koran lesen lernen. Er denkt, ich hänge da einfach mal was ans Auto und dann schützt mich dieses. Aber das ist das falsche Verständnis von vielen Leuten, liebe Geschwister. Können wir sagen, wir haben gehört, das Urteil über Glücksbringer ist, dass sie was sind? Was sind sie? Schirk. Sie gehören zu einer Form des Schirk, liebe Geschwister. Können wir das auch über die Talismänner sagen, die Koraninhalt haben? Die Salaf-Gelehrten haben einen Meinungsunterschied darüber, ob dieses überhaupt erlaubt ist oder nicht, liebe Geschwister. Und das sind wahrlich Salaf-Gelehrten unter den einen, die das erlaubt haben und unter den anderen, die dieses nicht erlaubt haben. Aber, was können wir sagen? Wir können sagen, dieses wurde nicht vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam uns überliefert, dass wir dieses in einer Art und Weise machen sollen, liebe Geschwister. Nein, dieses wurde uns vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam nicht überliefert. Denn die Gelehrten, und das inshallah ist die richtige Aussage, die gesagt haben, dieses darf man nicht tun, die haben die Hadithe allgemein genommen. Derjenige, der sich ein Amulett nimmt, ein Glücksbringer und so weiter und so fort. Hier hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam nicht zwischen was unterschieden? Zwischen Koran und was anderes? Zwischen Koran und nicht Koran. Deswegen haben sie gesagt, wie Ibn Mas'ud sagte, das ist allgemein. Wir können nicht sagen, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hier das erlaubt hat, liebe Geschwister. Und nochmal, ein Muslim, er sollte wissen, dass je mehr er sein Vertrauen Allah subhanahu wa ta'ala gegenüber schenkt und auf Allah azza wa jal richtig vertraut und dabei Gutes tut, weil Allah subhanahu wa ta'ala sagt, fa'buduhu wa tawakkal alayhi, so diene ihm und vertraue auf ihn. Was ist vor dem Vertrauen vorhergegangen? Die Dienerschaft zu Allah subhanahu wa ta'ala. Diejenigen, die sich irgendwas ins Auto hängen, dienen die Allah? Nein, die wollen sich die Sache einfach machen. Einmal ein Amulett, einmal ein Glücksbringer und so weiter und so fort. Auch wenn Koran draufsteht. Das ist nicht unsere Art und Weise, wie wir sie gelernt haben von der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Denn dieses, wie ihr euch vorstellen könnt, öffnet die Tür zum Schirk, liebe Geschwister. Öffnet die Tür zum Schirk. Dann fragt der Autor weiter in der 181. Frage, was ist das Urteil über den Wahrsager? Al-Kahin, auf Arabisch ist der Wahrsager. Was ist das Urteil über den Wahrsager? Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran in Surah Yunus, قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا Allah. Niemand in den Himmel und auf der Erde kennt das Verborgene außer Allah subhanahu wa ta'ala. Niemand kennt das Verborgene außer Allah. Klare Ei? Klare Ei. Kann jetzt jemand kommen und sagen, doch, Klammer auf, bei dieser Ei? Katastrophe. Katastrophe. Tayyib, eine Frage. Wir kennen alle diese Wahrsager, liebe Geschwister. Eigentlich, das sind Mejanin und Masakin. Das sind verrückte Leute. Die haben keine Aufmerksamkeit im Leben bekommen. Und dann müssen sie andere Leute betrügen, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Scharlatan. Und ihr wisst das, liebe Geschwister, diese Wahrsager versuchen den anderen Leuten klarzumachen, dass sie Teile vom verborgenen Wissen besitzen. Kennt ihr das unter den Arabern? Kennt ihr die Kaffeesatzleserei? Die holen dir einen starken Kaffee, ja, und dann bleibt ein Rest und dann sagen sie, du wirst heiraten, oh mashallah. Noch allgemeiner? Ja, du wirst eine Arbeit finden. Natürlich, jeder kriegt 1,50 Euro Mastermind beim Jobcenter. Jeder kriegt eine Arbeit. Ja? Der sagt dir Dinge, die allgemein sind, aber letztendlich, wallahi, wenn du darüber nachdenkst, das ist Schwachsinn, was er dir erzählt. Der hofft darauf, dass eine allgemeine Aussage bei ihm sozusagen eintrifft. Schaut mal, subhanallah al-azim, die Sahaba radiallahu anhu, sie haben damals den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam über diese Wahrsager befragt. Weil einer könnte sagen, ja, mir hat mal ein Wahrsager etwas gesagt und das hat gestimmt. Höre, lieber Bruder und liebe Schwester, warum das gestimmt hat. قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها سأل أناس رسول الله صلى الله عليه وسلم. Aisha radiallahu anha sagte, ein paar Menschen hatten den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam etwas befragt. عن الكهان, über die Wahrsager. فقال لهم رسول الله, so sagte der Gesandte sallallahu alaihi wasallam zu den Menschen, ليسوا بشيء. قالوا يا رسول الله, إنهم يحدثون أحيانا بالشيء يكون حقا. Dann sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tilka al-kalima min al-jinn yahfadhuha fayaqdhifuha fi udhni waliyyi fayakhlituna fiha akthara min 100 kidhba. Er sagte sallallahu alaihi wasallam, nachdem er gefragt wurde, manche kamen zu ihm und sie sagten zu ihm, ja Rasulallah, diese Wahrsager erzählen uns manchmal von einer Sache, die wahr ist. Da sagte der Gesandte sallallahu alaihi wasallam, dieses einzige wahre Wort nimmt ein Djinn in aller Eile von irgendwoher und tut es in das Ohr seines Gefährten. Wer ist sein Gefährte? Der Wahrsager. Der ist dann mit 100 Lügen vermischt. Und was könnte bei dieser Person dann herausgekommen sein? Das eine Wort, was richtig war. Aber er mischt tatsächlich dieses eine Wort mit 100 Lügen. Er mischt das mit 100 Lügen und es kann sein, dass genau dieses Wort, bei diesen Leuten geradezu getroffen hat. Aber tatsächlich, er hat ihnen nichts anderes erzählt, außer Lügen, liebe Geschwister. Daher wurden diese Wahrsager aufgedeckt. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er hat uns gesagt, wer sie sind. Und es gibt schwere Androhungen. Weil manche Leute nehmen die Sache leicht. Und wir wissen von vielen Muslimen, die gehen zu diesen Scharlatan. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, in einer Überlieferung bei Imam Muslim, من أتى عرافا عراف اسم الكاهن من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة. Derjenige, der zu einem Wahrsager geht, um ihn nach etwas zu befragen, so wird dessen Gebet, der ihn befragt hat, so wird dessen Gebet 40 Tage und Nächte nicht angenommen. 40 Tage und Nächte. Er hat ihn nur gefragt. Wir haben nicht darüber geredet, dass er ihm geglaubt hat. Er hat ihn nur gefragt. Das bedeutet, neugierig war er. Interessenshalber ist er zu ihm hingegangen. Er hat ihn nur gefragt, zum Beispiel, ja, kann man das so und so machen? Ist diese so und so? Subhanallah, das reicht, damit 40 Tage und Nächte seine Gebete nicht angenommen werden. Noch eine schlimmere Überlieferung, eine schwere Androhung bei, liebe Geschwister, Imam Ahmad rahmatullah alayh, so sagte der Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, man ata kahina au arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Derjenige, der zu einem Wahrsager geht und ihm Glauben schenkt, so hat er das verleugnet, was auf Muhammad sallallahu alaihi wasallam herabgesandt worden ist. So hat er dieses verleugnet, liebe Geschwister. Die Gelehrten sagen hier, allgemein ist dieses der kleine Kufr, weil es gibt eine andere Überlieferung, wo der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam uns sagte, derjenige, der mit einer menstruierenden Frau verkehrt, oder mit einer Ehefrau, wal'iyadu billah, Analverkehr hat, und derjenige, der zu einem Wahrsager geht und ihm glaubt, so hat er das verleugnet, was Muhammad sallallahu alaihi wasallam, was auf Muhammad sallallahu alaihi wasallam herabgesandt worden ist. Deswegen, diese Dinge sind alles was? Kleiner Kuffer. Aber jetzt kommt die Ausnahme. Wenn diese Person zu dem Wahrsager hingeht, und er denkt, diese Person hat verborgenes Wissen, was nur Allah Azza wa Jal besitzt, dann ist er ein Kafir geworden. Was ist der Unterschied? Der Unterschied ist, ob du das zum Spiel machst, einfach so hingehen, neugierigerweise, interessenshalber, oder ob du hingehst und denkst, dieser Scharlatan hätte tatsächlich verborgenes Wissen, nachdem wir die Ayah zuvor gehört haben, liebe Geschwister, was Allah subhanahu wa ta'ala sagt, قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ. Niemand im Himmel und auf der Erde kennt das Verborgene außer Allah subhanahu wa ta'ala. Yani eine Frage, wenn jemand das verborgene Wissen gekannt hätte, dann wäre es nur wer? Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aber selbst er kennt es nicht, liebe Geschwister. Er wurde gefragt, Matas-Sa'a, wann ist die Stunde? Ja, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wann ist die Stunde? Von Jibril alaihi salam, wie ihr alle auch den Hadith kennt. Was hat er ihm geantwortet? Was hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt? Man mas'ulu anha bi'a'lam min as-sa'il. Derjenige, der darüber befragt wurde, hat genauso wenig Wissen wie der Befragte. Subhanallah. Das heißt, ich weiß genauso viel darüber, ja Jibril, wie du. Sogar Jibril alayhi salam, der Botschafter von Allah subhanahu wa ta'ala, der zu den Propheten die Offenbarung getragen hat, er weiß nicht, wann die Stunde ist. Subhanallah al-Azim. Al-Ghaib, das Wissen über das Verborgene hat nur Allah subhanahu wa ta'ala. Deswegen, liebe Geschwister, nochmal, wenn eine Person zu einem Wahrsager gegangen ist und er hat das nur interessenshalber gemacht, was ist sein Urteil? Was haben wir gesagt? 40 Tage und 40 Nächte werden seine Gebete nicht angenommen. 40 Tage und Nächte werden seine Gebete nicht angenommen. Und wenn er ihm Glauben schenkt, in dem Sinne, dass er sagt, diese Person hat verborgenes Wissen und er ist überzeugt davon, dann ist er ein Kafir geworden. Und ich bitte euch, wie viele Muslime gehen zum Wahrsager. Habt ihr von Muslimen gehört, die zum Wahrsager gehören? Gehen? Wallahi, viel. Und in den meisten Ländern, die Top-10-Liste führt Tunesien und Marokko und Algerien an. Das sind die Top-10. Gefolgt von den slawischen, slowenischen Ländern, Bosnien und Albanien. Die sind verrückt nach Zauberei. Sagst du Zauberei? Er sagt, der flippt geradezu aus. A'udhu billah. Warum? Weil diese Leute nichts von unserer Religion wissen. Und schaut mal, ich möchte nur eine Sache hier anmerken, liebe Geschwister. Wie gefährlich ist es zu leben, wenn man unwissend ist? Wo begibt man sich rein? In den Schirk. Muss Allah immer einen entschuldigen am Tage der Auferstehung? Antwort? Nein. Das hängt davon ab, ob man seine Unwissenheit hätte aufheben können oder nicht. Jetzt eine Person lebt in Medina zum Beispiel. Oder in Mekka. Ja? Was wissen wir? Wird er etwas über das Wissen mitbekommen haben? Alleine nur, der hört von seinem Haus, wo er wohnt, hört er die Unterrichte von den Schüjuch. Der braucht nicht mal rauszugehen. Yani, und ihr wisst, die Gelehrten erzählen über den Tauhid, über das, was Schirk ist und so weiter und so fort. Der ist nicht wie eine Person, der gleich nebenan wohnt. Wie eine Person, der wohnt irgendwo zwischen Wüste und Wasserstelle. Die Gelehrten unterscheiden darunter, dass derjenige, der sich hätte Wissen aneignen können, dass er nicht immer entschuldigt ist. Und das bestimmt nur Allah subhanahu wa ta'ala, liebe Geschwister. Auch spricht der Gelehrte hier über den Hukum, über das Urteil. Jetzt haben wir über das Urteil gesprochen von denjenigen, die zum Wahrsager hingehen. Aber der Wahrsager selber, was hat er für ein Urteil? Der Gelehrte sagt, er ist ein Tarot. Ein Tarot hatten wir erklärt. Was bedeutet ein Tarot? Na? Das ist eine Person, die sich anbeten lässt und damit zufrieden ist. Anbetung. Eine Person, die sich anbeten lässt, die möchte, dass man ihr befolgt, dass man ihr gehorcht. Was haben wir noch gesagt? Wäre bei uns war Ballon gehorsam. Okay, klar. Was ist noch ein Zeichen vom Tarot? Das ist der Shaytan, wie Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu wa arda gesagt hat, liebe Geschwister. Diese Person, so wird er als Tarot bezeichnet, und die Gelehrten haben einen Meinungsunterschied, ob dieser ein Kafir ist oder nicht. Die Gelehrten haben einen Meinungsunterschied, ob dieser Wahrsager ein Kafir ist oder nicht. Natürlich, wir wissen, wenn man bestimmte Glaubensinhalte verinnerlicht und danach lebt, dann müssen die Gelehrten das herausfinden, wenn sie mit so einer Person sprechen. Aber allgemein haben die Gelehrten einen Meinungsunterschied, ob dieser noch zum Islam gehört oder nicht, liebe Geschwister. Dann lasst uns über das Urteil der Astrologie sprechen. Und das ist die Frage mit der Astrologie, die 183, liebe Geschwister. Was ist das Urteil über die Astrologie? Jeder weiß mit dem Begriff was anzufangen. Astrologie bedeutet die Sternenkunde. Genau, die Sternenkunde. Die Lehre über die Sterne. Und natürlich dieses zu tun, dass man Sterne deutet, um dieses auf etwas zu übertragen, das ist eine Sache, die zum Schirk gehört, liebe Geschwister. Allah subhanahu wa ta'ala hat Sterne erschaffen, ja, aber dieses hat Gründe. Was hat Allah azza wa jal mit diesen Sternen gemacht? Er hat zum einen den Himmel damit geschmückt. Allah schmückt den Himmel damit. Was hat noch Allah subhanahu wa ta'ala mit diesen Sternen? Na, wozu dienen diese Sterne einem noch? Die werden die Djinns abhängig. Richtig, die werden als Wurfgeschosse genommen, um die Djinn damit zu treffen. Wie in Surah Al-Mulk berichtet wird, liebe Geschwister, es gibt Djinn, die klettern herauf, so hoch wie sie nur können, und sie versuchen etwas zu erlauschen, von wem? Von den Engeln, weil die Engel reden miteinander. Und dann versucht ein Djinn hoch zu fliegen, um etwas zu hören von der Botschaft, was die Engel miteinander sprechen. Denn Allah subhanahu wa ta'ala, wenn er einen Befehl gibt, dann geht das weiter runter zu den Engeln. Und Allah befiehlt jeden Engel etwas zu tun. Und das hat verschiedene, liebe Geschwister, Stufen. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala zum Beispiel befiehlt den Engeln im dritten Himmel was zu tun. Im fünften Himmel, im siebten Himmel, im ersten Himmel. Sie alle haben ihre Befehle und bekommen ihre Befehle und haben ihre Aufgaben. Die Malaika reden miteinander. Dann geht ein Djinn hoch in der Hoffnung, dass er ein Wort erhascht von dem, was die Malaika sprechen. Denn das, was er jetzt hat, das Wort, Damit ist er König. Ich bin der Erste, der es kennt. Ist er König? Ja. Weil er denkt, wenn ich dieses Wort habe, dann gehe ich und zeigt den Leuten, dass niemand dieses weiß, außer mir. Und dann gibt er dieses an den Zauberer und an den Wahrsager, an den Wahrsager und an allen anderen Verirrten weiter, die Geschwister und die armen Menschen denken, dass wenn dieser einmal was Richtiges gesagt hat, dass dieses in Ordnung ist. Und dass er tatsächlich verborgenes Wissen hat, das, weil sie unwissend sind. Wozu dienen die Sterne noch? Sie dienen zur Orientierung. Und damals war es so, wie heute mit dem Navigationssystem, wir verfahren uns, die Leute damals haben am Stern gesehen, wo lang sie müssen. In der Wüste und so weiter und so fort. Bei uns, der sagt, fahren Sie nach rechts, du fährst nach links. Ja, nee, wir haben so leicht, subhanallah, aber schaut mal, welche Gabe die Leute damals gehabt haben, dass sie sich an Sternen orientiert haben und genau gewusst haben, wie der Weg ist, liebe Geschwister. Man darf dieses Wissen sich nicht aneignen über die Sternenkunde. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte in einer Überlieferung bei Imam Ahmad rahmatullah alaihi, man iqtabasa ilman min al-nujumi iqtasaba shu'batan min al-sihri fama zada zad. Wer auch immer etwas von der Astrologie, von der Sternenkunde lernt, so hat dieser einen Teil der Zauberei erlernt. Was haben wir gehört über die Zauberei? Das ist Kufr. Und er sagte, sallallahu alaihi wasallam, laysa minna man tatayyara au tutayyira au takahana au tukuhina au sahara au suhira lah. Er gehört nicht zu uns. Wer abergläubig ist, beziehungsweise wer mit Omen, wer an Omen glaubt, oder derjenige, der für ihn dieses tut, um andere Menschen von diesem Omen zu überzeugen. Und er gehört nicht zu uns, wer ein Wahrsager ist, oder für ihn Wahrsagerei betrieben wird, oder ein Zauberer ist, oder für ihn Zauberei betrieben wird. Er gehört nicht zu uns. Das bedeutet, eine Person, der diese Omen-Geschichte verbreitet unter den Leuten oder das für sich machen lässt. Oder ein Wahrsager, der das selber tut oder anderen befiehlt, dieses zu tun. Oder ein Zauberer, der selber den Zauber ausübt oder dieses für sich machen lässt. Dieser hat sich abgewandt von der Umma des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und Ibn Abbas radiallahu anhu sagte in einer umstrittenen Überlieferung, liebe Geschwister, dass diese Person keinen Anteil an der Akhira hat. Keinen Anteil bedeutet am Jenseits. Er wird zu den Verlierern gehören. Und daher, derjenige, der auch diese Horoskope liest, er tut das nicht einfach so. Es gibt Leute, der sagt dir, boah, ich guck mir das nur mal so an. Sagst du ihm, was bist du? Er sagt, ich bin Fisch. Einer ist Fisch, einer ist Affe, einer ist das. Zum Schluss alles Hayawan. Jan, was hat dieser mitbekommen von dem, was wahr ist, liebe Geschwister? Wenn du überlegst, wallahi, das ist so dumm, diese Wahrsagerei, beziehungsweise diese Sternenkunde und diese Astrologie, fast jede Zeitung ist damit gefüllt. Habt ihr das mal gesehen? Fast jede Zeitung. Und die Ersten, die sitzen, ich sage es, subhanallah, unsere Leute. Und eigentlich, der Ursprung von dieser Astrologie, wisst ihr, von wem das kommt? Von den Arabern. Von den Arabern. Und es ist zurückgekehrt zu den Arabern. Die sitzen so da. Subhanallah, sagt noch Subhanallah. Allah, hier siehst du, diese Leute haben weit, weit den Weg der Rechtleitung verlassen. Und daher, liebe Geschwister, dieses alles, dass man sich ein Amulett nimmt, dass man daran glaubt, dass man zu Wahrsagern geht, dass man Horoskope liest, all das gehört zum Schirk und sind die Türen des Schirk. Und es ist nicht erlaubt für einen Muslim, der an Allah Azza wa Jal einzig und alleine glaubt und auf ihn subhanahu wa ta'ala einzig und alleine sein Vertrauen setzt, dass er an etwas anderes glaubt, dass dieses von ihm Schaden abwenden kann oder ihm Glück bringen kann in dieser Art und Weise. Es gibt kein Glück in unserer Religion. Manche, der sagt dir Glück gehabt. Na, wir haben alles schon bereits niedergeschrieben auf der wohlverwahrten Tafel. Es gibt so etwas nicht, was Glück. Es gibt Dinge, die erscheinen dir wie Glück. Jetzt zum Beispiel, du läufst auf der Straße und dann guckst du nach unten, du guckst nochmal, 120 Euro. Der sagt dir was? Glück gehabt. Ja, hat Allah nicht geschrieben, dass du 20 Euro finden lässt? Doch, Allah hat es schon bereits niedergeschrieben. Das hat nichts mit Glück zu tun. Oder manche Leute, ihr kennt das, liebe Geschwister, der, wenn er über Salz läuft oder über einen Salzstreuer, dann sagt er, Pech gehabt heute. Das wird kein guter Tag für mich. Und das alles von den Kuffar, ja. Freitag der 13. Wallahi, die gehen nicht raus an diesem, sogar in Amerika, wisst ihr, was die machen? Wenn es ein Gebäude gibt, was mehrere Stockwerke hat, zum Beispiel 15 oder 20 Stockwerke, die sagen zum 13. Stockwerk, nicht 13. Stockwerk, die sagen 14. Stockwerk. Weil das Übel ist in ihren Augen. Na, das ist Übel. Und dieses Übel haben sie übertragen auf unsere Leute. Hasenpfote, ja, Fuchsschwanz, Hufeisen, sogar Muslime geklopft haben. Das hat subhanallah Hufeisen an der Tür. Was machst du damit? Das sind nicht seine Schuhe. Der hat das als Talisman, liebe Geschwister. Der hat das als Talisman und glaubt daran, dass dieses von ihm schadet. Und hier ist dieser Hadith vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ihr werdet ihnen Schritt für Schritt folgen. Kennt ihr den Hadith? Schritt für Schritt werdet ihr ihnen folgen. Und wenn sie in ein Eidechsenloch reingehen, dann werdet ihr ihnen hinterher springen. Die haben gesagt, wen meinst du, ja Rasulallah? Den Juden und Christen? Er sagte, wen sonst? Hier. Habt ihr den Beweis? Wir hängen jetzt Hufeisennägel, wie heißen die? Ich weiß gar nicht. Hufeisen hängen wir an die Tür. Hm? Und dann haben wir diese Talismänner bei uns. Auf Allah vertrauen wir nicht. Aber auf solche leblose Gegenstände, die von Menschen erschaffen worden sind und jeder weiß, dass sie einem nichts nützen und nicht schaden können. Das ist das große Übel, liebe Geschwister, was auch damals die Araber gehabt haben, in der Zeit, wo sie gelebt haben, in der Zeit der Jahiliya, dann haben sie rausgeguckt und wenn sie gesehen haben, dass ein Vogel über ihren Kopf geflogen ist und dann nach links abgedriftet ist, dann haben sie gesagt, ich werde heute nicht reisen. Das ist ein schlechtes Omen. Und heutzutage haben wir das unter den Arabern. Er sagt dir, Montag keine Wäsche waschen, Dienstag nicht staubsaugen, Mittwoch nicht Nägel schneiden und Donnerstag nicht schminken und Freitag machst du das und jenes nicht. Haben wir das nicht? Wie sagt ihr das? Ich kann sein, dass ich mich in den Tagen geirrt habe. Ich habe dieses Dalal-Bild nicht so im Kopf. Verzeiht mir. Aber das ist ihre, subhanallah, das ist ihr Plan für diese Sache. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns vom Schirk abwenden und uns Allah subhanahu wa ta'ala einzig und alleine zuwenden lassen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns vor allem Übel bewahren. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns nur mit dem reinen Tauhid, La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, sterben lassen. Habe ich etwas Gutes gesagt, ist es von Allah. Habe ich etwas Schlechtes gesagt, ist es von mir und von Ash-Shaytan. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mir vergeben. Subhanallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Und damit, liebe Geschwister, sind wir bei der Frage 184. Wie gesagt, es sind nur noch, ich denke, 12 oder 14 Seiten und dann sind wir durch mit diesem Buch. Möge Allah uns den Lohn schreiben. Wenn es die eine oder andere Frage jetzt dazu gibt, habt ihr die Möglichkeit, beten in der Ta'ala und die Schwestern können ihre Fragen aufschreiben. Ein paar Sachen von den Dingen, die du genannt hast, da hast du gesagt, dass es unterschiedliche Ansichten der Gelehrten gibt, ob man Kafir geworden ist. Und ich kann mal allgemein sagen, dass bei allen Dingen, wenn man daran glaubt, egal ob das Amulett ist oder Glücksbringer oder Omen oder egal was, dass wenn man daran glaubt, dass etwas anderes außer Allah Schutz gibt oder Hilfe nutzen kann, dass das alles Schirk ist. Natürlich. Der Bruder sagt, kann man allgemein sagen, dass alles, was jetzt mit diesen Glücksbringern und Amuletten und so weiter und so fort zu tun hat, wenn man denkt, dass von ihnen Schaden oder Nutzen kommt, dass dieses natürlich Kufr ist und Schirk ist, wie ist die Sache hier? Natürlich, das widerspricht dem Tauhid von Tauhid al-Rububiyyah. Tauhid al-Rububiyyah ist Tauhid der Herrschaft, wie wir gelernt haben. Niemand beeinflusst das Universum außer Allah subhanahu wa ta'ala. Und wenn du denkst, dass etwas anderes das Universum beeinflusst, weil du sagst ja, von dieser Sache kommt was? Schaden. Schaden oder Nutzen, dann bist du hier hereingefallen, möge Allah uns bewahren. Na, und zwar die Gelehrten haben unterschiedliche Meinungen, ob der Wahrsager ein Kafir ist oder nicht. Na. Meine Frage ist jetzt, er muss ja sowieso, wenn er mit diesem Schayatin arbeiten will, er muss ja auch Kufr machen, zum Beispiel auf Koran urinieren oder sowas, aber wieder. Ist damit schon an einen Käfer geworden? Nein, das ist nicht unbedingt der Wahrsager. Den du meinst, das ist der Zauberer. Der Wahrsager hat noch etwas anderes. Nein, das muss nicht immer der Zauberer sein. Was den Zauberer anbelangt, damit er mit den Djinn zusammenarbeitet, sein Hukum ist klar. Da gibt es auch keine unterschiedlichen Ansichten diesbezüglich. Aber wir haben heute über den Wahrsager gesprochen. Wie ist die Ansicht der Gelehrten, wenn eine Person zum Beispiel, gibt es ja auch diese zum Beispiel Surah Al-Fatiha oder Ayatul Kursi, diese wie Bilder im Rahmen. Ja. Aber sie nimmt das halt nur als Amana, nicht weil sie dieses als Schutz nimmt, nur dass wenn sie reinkommt, sie daran auch denkt, dass sie vielleicht den Zikr macht oder Koran liest. Was ist das Urteil darüber? Was ist das Urteil, wenn man etwas hat, worauf zum Beispiel die Fatiha steht oder Ayatul Kursi oder sonstiges? Das ist ja genau das, worüber die Gelehrten eine unterschiedliche Ansicht haben. Eigentlich ist das nicht bekannt von der Sunna. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat uns nicht dazu angehalten, dieses zu tun. Na, aber die Gelehrten von den Salaf, die das erlaubt haben, die haben gesagt, das ist genau dasselbe wie Ruqya. Daher ist das erlaubt. Aber tatsächlich kennen wir es nicht von der Handlungsweise. Denn der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat uns immer das Beste vorgemacht. Und wir kennen ja seine Sunna. Aber es hat nicht zu seiner Sunna gehört, dass er uns dieses beigebracht hat. Und deswegen soll man Abstand nehmen. Und ich sage ganz ehrlich, das meiste, was die meisten Leute machen, ich sage fast alle, wenn sie sich Dinge an die Wand hängen, so Bilder mit Koran-Ayat und dies und das, ist das Schmuck oder ist das, um darüber nachzudenken? Schmuck. Muss man ehrlich sein, oder? Das ist Schmuck. Bei den meisten Leuten ist das Schmuck. Frage, ist der Koran dafür da, damit er etwas schmückt? Antwort, auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Daher, was ist wirklich deine Absicht bei dieser Sache? Na, Tod. Ich wollte fragen, wie ist der Unwissenheit bei einer Tat? Die Person, die sich bemüht, ihre Religion zu lernen, aber er war in einer Sache unwissend, hat dies begangen. Na. Und wenn das Wissen zu ihm kommt, hat er dann also sofort, lässt er die Sache, ist der Inshallah entschuldigt? Was ist mit einer Person? Er versucht, seine Religion zu lernen, aber er hat was dann im Leben gemacht, wovon er noch kein Wissen hatte, so viel hatte er noch nicht gelernt gehabt, und dann machte er einen großen Fehler diesbezüglich, aber als er gehört hat, dass das, als das Wissen zu ihm kam, dann hat er davon abgelassen, nein, inshallah ta'ala, er gehört nicht dazu. Diese Person bereut einfach für das, was er gemacht hat an Falschem, denn seine Absicht war nicht, diesen Schritt zu machen. Nein, er hat das mehr oder weniger nur gemacht, wegen der Unwissenheit, die er gehabt hat. Inshallah wird er dafür entschuldigt sein, wenn er bereut hat und nicht dazu zurückkehrt. Du hast ja gesagt, dass die Wahrsager, dass sie zu den Tawarif gehören. Nein. Aber du hast doch gesagt, dass es Akhilaf gibt, ob sie noch Muslime sind. Nein. Heißt das, dass jetzt nicht unbedingt jeder Tarot ein Kafir ist? Nein. Der Bruder sagt, ist jeder Tarot ein Kafir? Nein. Ibn al-Qayyim rahimullah ta'ala hat zum Beispiel Leute von einer Sekte damals Tawarit bezeichnet. Er hat sie als Tawarit bezeichnet, aber sie sind trotzdem keine Kuffar. Na, deswegen muss man immer gucken, was ist mit dem Begriff Tarot gemeint. Es bedeutet nicht immer unbedingt, dass dieser auch ein Kafir sein muss, der ein Tarot ist. Es kann sein, dass eine Person ein Tarot ist, aber er ist kein Kafir. Na, aber Tarot ist ja auch keine Kleinigkeit, das bedeutet, das ist schon eine Gewaltigkeit, die diese Person hier aufgetragen bekommen hat. Astrologie ist ja haram. Ist doch, gibt's da vielleicht irgendein Adoptator und das gibt's vielleicht, oder ist das eindeutig, also ist ein Ijma? Die Astrologie, wie wir sie verstehen, jetzt hier, indem wir über Tanjim gesprochen haben, das ist haram. Das heißt, die Sternenkunde zu nutzen, um daraus was abzuleiten. Das ist haram. Das meint nicht, dass man sich Wissen aneignet über Planeten, um sie zu erforschen oder über die Wissenschaft etwas heraus. Das ist nicht gemeint. Das wäre dann Astronomie, oder? Astronomie? Astronomie. Ah, deswegen habe ich euch gefragt. Ihr habt mir gesagt Sternenkunde. Astrologie ist diese Wahrsagerei. Astrologie, nein. Astronomie ist die Sternkunde, Barakafikari. Astronomie ist die Sternenkunde und Astrologie, Astrologe ist dieser. Na, du weißt schon. بارك الله فيكم وجزاك الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك alles lobt gebührt Allah dem Herrn aller Welten und ich bezeuge dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf außer Allah der Allmächtige und ich bezeuge dass Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam sein Diener und Gesandter ist liebe Geschwister Erstmal bitten wir Allah subhanahu wa ta'ala darum, dass er diese Sitzung segnet und dass Allah subhanahu wa ta'ala uns Ruhe in unsere Herzen gibt. Und wir bitten Allah azza wa jal, dass er jeden kranken Muslim heilt, denn wir haben von einigen Todesfällen in dieser Woche gehört. Es ist heute auch ein neuer dazugekommen von einer Schwester, die unsere Unterrichte ebenfalls besucht hat. Ihre Mutter ist verstorben. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mit allen Muslimen barmherzig sein. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala ihnen die Sünden vergeben und sie im ewigen Paradiesgarten eingehen lassen. Alhamdulillah Rabbil Alameen, wir haben die Möglichkeit, weil wir noch nicht tot sind, ein paar gute Taten zu verrichten, die uns am Tage der Auferstehung zugutekommen werden, liebe Geschwister. Aber sowas weiß nur einer, der genau das Stehen vor Allah subhanahu wa ta'ala kennt, der weiß, dass er an einem gewaltigen Tag vor Allah azza wa jal stehen wird. Und er weiß, dass dieses Leben nur eine Prüfung ist. Dieses Leben ist nur eine Prüfung, wo Allah Azza wa Jal sehen möchte, ob wir unseren Gelüsten folgen oder ob wir dem Wohlgefallen Allahs Azza wa Jal folgen, indem wir seine Befehle, seine Gebote befolgen und nichts vor ihm subhanahu wa ta'ala stellen. Möge Allah Azza wa Jal uns die Kraft geben, bis zum Tod ihn einzig und alleine anzubeten und niemanden außer ihm. Allahumma amin. Wir sind in einer wunderschönen Unterrichtsreihe und zwar reden wir über die 200 Fragen zur islamischen Aqida, indem wir die Glaubensfundamente der islamischen Aqida erforschen, liebe Geschwister. Denn eine Person weiß nur, wie gewaltig seine Religion ist, wenn er auch dessen Inhalt kennt. Und das ist auch der Grund, warum viele Muslime hier nicht der Rechtleitung folgen, weil sie längst vergessen haben, was ihre Religion beinhaltet und sie folgen etwas anderem, worin sie ihre Glückseligkeit finden wollen. Aber wallahi, sie werden niemals in etwas anderem als in der Gehorsamkeit zu Allah subhanahu wa ta'ala ihre Glückseligkeit finden. Denn Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Und ich habe die Jinn und die Menschen nur darum erschaffen, damit sie mir dienen. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنْ فَلَنُحِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبًا Und derjenige, der Gutes tut, sei er ein Mann oder eine Frau und er ist dabei gläubig, das ist die Bedingung. So werden wir ihm ein wunderschönes Leben bescheren, bedeutet in dieser Welt wird er ein zufriedenes Leben haben, auch wenn er geprüft wird, aber Allah Azza wa Jal wird ihm Ruhe in seinem Herzen geben, trotz der Prüfung und am Tage der Auferstehung wird er das ewige Paradies bekommen. Möge Allah Azza wa Jal uns unter ihnen schreiben. Liebe Geschwister, wir haben das letzte Mal über den Wahrsager gesprochen. Das sind Leute, die behaupten, dass sie verborgenes Wissen haben. Wir nennen sie Scharlatane, denn diese sind Leute, die andere Menschen in die Irre führen, nachdem sie selber in die Irre gegangen sind. Und natürlich ist die Gegebenheit hier klar, liebe Geschwister, warum ein Wahrsager nichts anderes tut, außer zu lügen, außer allgemeine Behauptungen aufzustellen, die auf jeden zutreffen können. Und wir sehen das in der heutigen Zeit, werden viele Horoskope geschrieben und die Leute schauen danach und denken, da finde ich die Antwort auf mein Leben. Und der Ärmste weiß nicht, dass er von oben und von unten und von links und von rechts betrogen wird. Und eine Frage ist natürlich immer gegeben bezüglich dem Wahrsager, wenn er das verborgene Wissen hat und er behauptet ja, wenn er bestimmte Dinge der Person, die zu ihm kommt, wenn er diese voraussagt, wenn er tatsächlich verborgenes Wissen hat, dann müsste er immer wissen, auf welche Aktie er setzt. Dann wäre er eigentlich Millionär, richtig? Wenn er so viel verborgenes Wissen hat, dann könnte er für sich immer das Beste aussuchen. Aber du siehst ihn, meistens sind seine Haare nicht mal gekämmt, weil er nicht mal genug Geld hat, um kosmetische Produkte zu kaufen. Deswegen, liebe Geschwister, das sind Scharlatane und wir haben gesagt, dass das Urteil über den Wahrsager mit Kufr zu tun hat, mit Unglaube zu tun hat. Und der Prophet Muhammad s.a.w., er wurde gefragt von einigen Leuten, wie kann es sein, dass die Wahrsager ihnen manchmal etwas erzählen, was sogar stimmt. Wie hat der Prophet Muhammad s.a.w. geantwortet? Wie hat der Prophet Muhammad s.a.w. geantwortet? Über Leute, die etwas sagen und manchmal stimmt das sogar, was sie sagen. Hamza? Sie arbeiten mit den Djinns zusammen und von den 1000 gelogenen Wörtern, die der Djinn ihm erzählt, ist eins mal dabei, was vielleicht die Wahrheit ist. Na, der Prophet Muhammad s.a.w., er sagte uns ein Wort, was ein Djinn aufschnappt und dieses tut er in das Ohr von seinem Gesellen, bedeutet von diesem Wahrsager, und dieser Wahrsager mischt das mit 100 Lügen. Und manchmal kann es sein, dass das Wort, was er gesagt hat, genau das Richtige war. Aber eigentlich, das meiste, was er sagt, ist natürlich Lüge und nichts rein als Lüge, liebe Geschwister. Deswegen hat uns unsere Religion auch gesagt, wie das Urteil ist, wenn man zu einem Wahrsager geht. Der Prophet Muhammad s.a.w. hat uns gesagt, wenn man zu einem Wahrsager geht, um ihn nach einer Sache zu befragen, was ist das Urteil darüber? Wenn eine Person zu einem Wahrsager geht, um ihn über etwas zu befragen. Das Gebet von dieser Person wird 40 Tage und Nächte nicht angenommen. 40 Tage und Nächte nicht angenommen. Aber er muss trotzdem beten. Nein, er muss trotzdem beten. Diese Nichtannahme bedeutet hier, dass diese Person dafür keinen Lohn bekommt in dieser Zeit. Was ist mit einer Person, der aber zu einem Wahrsager hingeht und ihm glaubt? Na, dieser, so sagte der Prophet Muhammad s.a.w., er hat das verleugnet, womit der Prophet Muhammad s.a.w. gekommen ist. Er hat das verleugnet. Na, und deswegen haben die Gelehrten von dem, deswegen haben die islamischen Gelehrten einen Meinungsunterschied, liebe Geschwister, ob der Wahrsager ein Kafir ist oder nicht. Natürlich, wenn er sich zuschreibt, dass er verborgenes Wissen hat, dann ist er, na, dann ist er ein Kafir und damit ein Tarot. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns weit von solchen Leuten entfernen. Und heute, liebe Geschwister, werden wir weiter fortfahren in der 184. Frage. Was ist das Urteil über das Ersuchen von Regen durch den Mondzyklus? Es gibt Leute, die denken, dass sie den Regen bestimmen können, indem sie bestimmte Konstellationen der Sterne betrachten. Sie sagen, aufgrund der Konstellation von Sternen so und so und so kommt der Regen auf uns gegossen. Natürlich, wir haben eine Sache gelernt, liebe Geschwister. Nichts passiert in dieser Welt, außer mit der Erlaubnis Allah subhanahu wa ta'ala. Und daran muss ein Muslim festglauben. Denn Allah subhanahu wa ta'ala, er ist derjenige, der alle Angelegenheiten in der Hand hat. Yudabbiru al-amr, sagt Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, er bestimmt die Angelegenheiten im gesamten Universum. Und wer sollte dieses tun können, außer Allah? Schaut mal, wie die gesamten Sterne und die gesamten Straßen, Milchstraßen und Sonnensysteme und Galaxien angeordnet sind. Wer kontrolliert das außer Allah? Dass wir nur unseren Finger bewegen können, ist nur durch die Erlaubnis Allahs subhanahu wa ta'ala gegeben. Und ein Muslim, er muss dieses lernen und verstehen, denn wenn er dieses versteht, dann weiß er, niemand kann in diesem Universum etwas bewirken, beeinflussen, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Sagt man, ja, die Menschen tun doch hier bestimmte Dinge und beeinflussen bestimmte Dinge. Wir sagen, das tun sie nur, weil Allah Azza wa Jal ihnen das erlaubt hat. Erlaubt hat bedeutet nicht, dass Allah Azza wa Jal will, dass die Leute Schlechtes machen. Nein, aber Allah muss jede Handlung erlauben, ehe sie tatsächlich dann ausgeführt werden kann. Und dieses alleine beweist die Allmacht Allahs Azza wa Jal, liebe Geschwister. Dieses haben die Leute schon damals in der Jahiliyyah gemacht. Sie haben bestimmte Sternkonstellationen betrachtet und dann gesagt, aufgrund dieser Konstellation passiert der Regen, kommt der Regen herab oder nicht. Hört, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat. Und dieses ist von Allah subhanahu wa ta'ala berichtet, bedeutet ein Hadith, Qudsi, liebe Geschwister, der berichtet ist bei Al-Bukhari, Rahmatullah, alayh, und auch Muslim. أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمتي فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. Diesen Morgen sind einige meiner Diener, sagt Allah in einer heiligen Überlieferung, sind einige meiner Diener als Gläubige verblieben und andere als Kuffar, als Ungläubige. Wer auch immer von ihnen sagte, dass der Regen aufgrund der Gnade Allahs herabkam, das bedeutet durch die Erlaubnis Allahs, so sind diese gläubig an mich und ungläubig an den Stern. Und er sagte weiter, sallallahu alaihi wasallam, indem er von Allah subhanahu wa ta'ala berichtete, وَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي وَمُؤْمِنٌ بِالْكَوْكَبِ. Und wer immer von ihnen sagte, dass der Regen herabkam aufgrund eines bestimmten Sterns, jene begehen Kufr an mich, sagt Allah, und sie sind gläubig an die Sterne. Und daher, liebe Geschwister, hat unsere Religion das verboten, dass wir denken, dass etwas anderes dazu beiträgt, etwas zu bewirken, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Nicht eine Sternenposition bewirkt etwas. Denn wer ist derjenige, der die Sterne positioniert? Das ist Allah subhanahu wa ta'ala. Warum? Weil diese Leute, liebe Geschwister, nicht wissen, dass Allah azza wa jal alles in der Hand hat. Na, eine Person sieht zum Beispiel einen Stern. Okay, dann sagt er, weil der Stern jetzt dort steht, wird dieses und jenes passieren. Was ist die Gefahr, wenn man so denkt? Was ist die Gefahr, wenn man so denkt? Nein. Richtig. Dass etwas schaden oder nutzen kann, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Dass etwas schaden oder nutzen kann, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Dann mag jetzt einer die Frage stellen, wie ist das mit dem Wetterbericht, mit der Wettervorhersage? Ist dieses Kufr, ist dieses Unglaube? Nein. Das sind nur Berechnungen. Mhm. Okay. Das sind nur Berechnungen, sagt der Bruder. Richtig ist, dieses fällt unter dem Urteil, liebe Geschwister, nicht, dass man verborgenes Wissen hat oder dass man die Position der Sterne erblickt. Nein, dieses fällt unter physikalischen Gesetzmäßigkeiten. Es gibt bestimmte Gesetze, physikalische Gesetze, die sind so und die passieren aufgrund eines bestimmten Ereignisses, liebe Geschwister. Zum Beispiel, wenn wir jetzt sehen, es kommt eine dunkle Wolke. Was passiert daraufhin, wenn es eine dunkle Wolke gibt? Dann kommt der Regen. Dieses aufgrund, liebe Geschwister, von vorhandenen Naturgesetzen und die Erfahrung der Menschen, die daraus resultieren. Dieses ist kein Kuffer, weil man hier sich nicht anmaßt, was zu haben? Verborgenes Wissen. Und dieses natürlich ist dann kein Schirk bezüglich dieser Angelegenheit, liebe Geschwister. Was ist das Urteil? Und das ist die nächste Frage vom Sheikh in diesem Buch. Was ist das Urteil über das Omen und was hilft dagegen? Erstmal, was ist ein Omen? Es heißt in einer Überlieferung, die aber schwach ist, liebe Geschwister, dass der Prophet Muhammad s.a.w. sagte, إِنَّمَا الطِّيَرَ مَا أَمْضَاكَ أَوْ رَدَّكَ. Das Omen ist das, was dich dazu veranlasst, etwas auszuführen oder was dich davon abhält, etwas zu tun. Diese Überlieferung ist schwach, aber die Definition können wir nehmen, بِإِذْنِ ta'ala. Ein Omen ist bekannt als etwas, was dich dazu veranlasst, eine Sache zu tun oder eine andere Sache nicht zu tun. Lasst uns das verdeutlichen an einem Beispiel. Die Araber in der früheren Zeit, in der Zeit der Jahiliyyah, liebe Geschwister, bevor der Islam ihre Herzen und ihre Gedanken gewaschen hat, sie haben, bevor sie eine Reise angetreten haben, die Vögel beobachtet. Und die Flugrichtung der Vögel war maßgebend für sie. Wenn sie gesehen haben, dass die Vögel über ihre Köpfe geflogen sind, hierauf nach links eingeschlagen, dann haben sie gesagt, ich unterbreche die Reise. Ich werde diese Reise nicht antreten, weil sie dachten, dieses ist ein schlechtes Omen. Dieses ist ein schlechtes Omen. Also haben sie ihr Vertrauen nicht auf Allah subhanahu wa ta'ala gesetzt. Sie haben ihr Ziel einfach gelassen, nur weil sie gedacht haben, dass die Vögel, wenn sie in diese Richtung fliegen, nichts Gutes mit sich bringen. Und dieses ist natürlich eine falsche Sache gewesen. Der Islam hat das verboten, liebe Geschwister, weil somit nicht mehr das Vertrauen auf Allah subhanahu wa ta'ala gelegt wird, sondern auf dieses Omen. Dass die Leute sagen, aufgrund dieses Omens ist das Gute oder das Schlechte passiert. Und das natürlich ist Schirk. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte in einer Überlieferung bei At-Tirmidhi, At-Tira Schirk. Das schlechte Omen, das Omen, das böse Omen ist Schirk. Das bedeutet, dass man hier Allah subhanahu wa ta'ala etwas beigesellt, liebe Geschwister. Ein schlechtes Omen gibt es nicht in unserer Religion. Ja, wir sehen heute Leute, wenn Freitag der 13. eintritt, was machen sie? Manche verbarrikadieren sich. Sie gehen nicht aus ihren Wohnungen heraus. Manche machen die gesamten Jalousien zu und sagen, heute ist ein Tag, wo du besser zu Hause bleiben solltest. Woher kommt das? Vom Schirk. Vom Schirk. Niemand kann Schaden zufügen oder nutzen außer Allah subhanahu wa ta'ala. Ihr seht auch Leute, wenn ein Salzstreuer auf dem Boden liegt, der sagt, geh bloß nicht darüber. Geh bloß nicht darüber. Dann sagst du ihm, was ist los mit dir? Er sagt, das bringt Unglück. Subhanallah. Ein Salzstreuer bringt Unglück. Ja, schon mal das Wort Gedanke gehört. Ein Salzstreuer bringt Unglück. Schaut mal, subhanallah, bis zu welcher Stufe die Leute gelangen können, wenn Allah azza wa jal ihnen keine Rechtsleitung gegeben hat. Gibt es viele Leute, die an solche Omen glauben? Ja, kennt ihr das? Sogar in Amerika, liebe Geschwister, wird das 13. Stockwerk nicht 13. Stockwerk genannt, sondern 14. Stockwerk. Sie radieren es komplett. Und ich habe euch auch Beispiele genannt. Sie haben manchmal auch an den Türen Hufeisen zu hängen. Das Hufeisen ist mit der Öffnung nach oben. Das kommt aus der griechischen Mythologie. Da haben sie damals gedacht, weil die Pferde heilige Tiere bei ihnen waren, dass dieses etwas Gutes beinhaltet. Und wenn so ein Hufeisen an der Tür befestigt ist, dann bedeutet das, wenn die Öffnung nach oben ist, es bringt ihnen nur Glück. Und subhanallah, wir haben das gelernt in unserer Religion. Alhamdulillah, haben wir den Weg der Rechtleitung eingeschlagen, liebe Geschwister, dass nichts existiert in dieser Welt wie Glück oder Unglück. Auch wenn es dir manchmal so vorkommt. Du bist auf der Straße und du findest 50 Euro. Die meisten sagen dann was? Glück gehabt. Nein, Allah hat bereits alles festgelegt. Allah hat alles, was passieren wird, in dieser Welt festgelegt. Liebe Geschwister, so wie es in einer Überlieferung bei At-Tirmidhi heißt, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, inna awwala ma khalaqa Allah al-qalam. Das erste, was Allah subhanahu wa ta'ala erschaffen hat von allen Geschöpfen, war der Stift. Faqala lahu uktub. So sagte Allah subhanahu wa ta'ala zu dem Stift, schreib. Dann sagte der Stift, Ya Rabbi, wa mada aktub? Oh mein Herr, was soll ich schreiben? Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam berichtet weiter, da sagte Allah subhanahu wa ta'ala zu dem Stift, Maqadira kulli shay hatta taquma as-sa'a. Du schreibst alles auf, was passieren wird, bis zum Eintreffen der Stunde. Das heißt, alles nach unserem Verständnis der Religion, liebe Geschwister, ist auf einer wohlbewahrten Tafel aufgeschrieben. Auch, dass du die 50 Euro findest. Auch, dass du manchmal denkst, oh, ich habe Pech gehabt. Ja? Man hat Lose gezogen und eine Person sollte mit dem Abwaschen dran sein und dann wurden 10 Lose ausgelost und einer hat seinen Namen gezogen, der sagt, Pech gehabt. Es gibt so etwas nicht, liebe Geschwister, sondern Allah subhanahu wa ta'ala hat alles bereits bestimmt und das ist der richtige Glaube von einem Muslim. Daher darf der Muslim sich nicht verleiten lassen, dass er denkt, dass es so etwas wie ein böses Omen gibt, was Schaden zufügen kann oder Nutzen erbringen kann. Denn dieses vermag niemand zu tun, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Und damit haben wir auch das Urteil über das Omen hier festgestellt. Das Urteil über das Omen hier, liebe Geschwister, besprochen. Und dann beenden wir heute den Unterricht. Und das werden wir etwas ausführlicher besprechen. Der Autor fragt dann die Frage, was ist das Urteil über den bösen Blick, über Al-Ain? Was ist das Urteil über den bösen Blick, Al-Ain? Wenn wir über Al-Ain sprechen, Al-Ain heißt im Arabischen, wer sagt mir das? Nein, das Auge. Al-Ain bedeutet bei den Arabern, dass man eine Person mit seinem Auge durch den Blick Schaden zufügen kann. Ich wiederhole, Ain bedeutet bei den Arabern, dass man eine Person mit seinem Auge durch den Blick Schaden zufügen kann. Und diese Sache, liebe Geschwister, hat eine feste Basis in unserer Religion und darf nicht abgelehnt werden. So heißt es in einer Überlieferung bei Bukhari und Muslim, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, Al-Ainu haqqa, der böse Blick ist wahr. Der böse Blick ist wahr. Das heißt, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat hier bestätigt, dass man vom bösen Blick getroffen werden kann. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat hier bestätigt, dass man vom bösen Blick getroffen werden kann. Und einmal sah der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ein junges Mädchen, auf dessen Gesicht ein Farbfleck gewesen ist. Und das war im Hause von seiner Ehefrau Salama radiyallahu anha wa ardaha. Und als er dieses junge Mädchen mit dem Farbfleck im Gesicht gesehen hat, da sagte er zu Salama radiyallahu anha wa ardaha, istarqu laha fa inna biha an-nadhra. Lies die Ruqya über sie, denn sie wurde vom bösen Blick getroffen. Lies die Ruqya über sie, das heißt macht Ruqya. Was ist Ruqya? Was haben wir gesagt? Na? Die Heilung mit dem Koran. Die Heilung mit dem Koran, indem man etwas vom Koran liest oder von der Sunna des Propheten, in welcher Sprache? Arabisch. Auf Arabisch. Und dabei muss man fest daran glauben, sowohl der Leser als auch der Belesene, dass dieses eine Heilwirkung hat, aufgrund der Ermächtigung von Allah subhanahu wa ta'ala. Er sagte, macht Ruqya über sie, liest Ruqya, denn sie wurde von einem bösen Blick getroffen, liebe Geschwister. Und eine Sache sollten wir verstehen, dieser böse Blick, er muss nicht immer mit einer schlechten Absicht einhergehen. Sahaba untereinander, radiyallahu anhum, das bedeutet die Gefährten des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, haben sich manchmal gegenseitig mit dem bösen Blick getroffen, ohne dass sie es beabsichtigt haben. Und hier unterscheiden wir, liebe Geschwister, zwischen einem Neider. Ein Neider ist derjenige, der nicht mag, dass du eine Sache besitzt und er möchte diese Sache lieber für sich selber haben. Das ist einer, der möchte natürlich nichts Gutes für dich. Das ist ein Neider. Aber einer, der dich mit dem bösen Blick trifft, muss das nicht immer absichtlich machen. Es kann sein, aber er muss das nicht immer absichtlich machen. Das heißt, es kann sein, dass ihm an dir etwas gefällt und aufgrund dessen hat er dich mit seinem Auge getroffen und dir Schaden zugefügt, obwohl er es nicht beabsichtigt hat. Und der Beweis dafür, liebe Geschwister, ist der Hadith bei Imam Ahmad und Imam Malik und An-Nasa'i und Ibn Hibban, Rahmatullah alayhim, und Sheikh Al-Albani, Rahmatullah ta'ala, sagt, dass dieser sahih ist von Sahel Ibn Hanif, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam einmal mit den Sahaba radiallahu anhum nach Mekka reiste. Und dabei kamen sie an einem hohen Gebirgspass an. Dort machte Sahel radiallahu anhu Russe. Das heißt, er wusch sich. Und er wird beschrieben, er war ein gut aussehender, weißhäutiger Mann mit einer schönen Haut. Und Amr ibn Rabi'a radiallahu anhu, als er ihn gesehen hat, wie er sich gewaschen hat, dann sagte er, ich habe noch niemals solch eine schöne Haut gesehen. Nicht mal die Haut einer Jungfrau ist wie die Haut von Sahel. Daraufhin fiel Sahel sofort zu Boden. Sahel fiel sofort zu Boden, liebe Geschwister. Dann gingen sie zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und sie sagten ihm, Sahel kann seinen Kopf nicht mehr hochheben. Subhanallah, er war K.O., wie man sagt. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wisst ihr, was passiert ist? Sie sagten zu ihm, Amr ibn Rabi'a schaute ihn an und dann ist das passiert. Dann ging der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu Amr ibn Rabi'a und er hat ihn sehr stark getadelt. Er hat ihn sehr stark getadelt für das, was er getan hat. Und er sagte, warum sollte einer von euch seinen Bruder töten? Warum schadet ihr ihm mit dem Blick, mit eurem Blick, und ihr habt bei ihm etwas Gutes gesehen, ihr solltet stattdessen lieber Dua für ihn machen. Was sagt man hier in diesem Bezug? Wenn du an deinem Bruder etwas Gutes oder an deiner Schwester etwas Schönes siehst? Allahumma barik. Allahumma barik bedeutet, möge Allah das segnen. Möge Allah das segnen. Wenn wir das sagen würden, dann wäre nicht dieses passiert, liebe Geschwister. Dann sagte er zu Amr, der ihn getroffen hat, mit seinem Auge, wasche dich für ihn. Also wusch er sein Gesicht und seine Hände und seine Arme und die Knöchel und die Seiten seiner Füße und das Innere seines Gewandes. Und das Innere des Gewandes, nicht das Äußere, das Innere seines Gewandes. Und, liebe Geschwister, dann wurde dieses Wasser, womit er sich gewaschen hat, über Sahel gegossen und ein Mann goss es über Sahel, über seinen Kopf und über seinen Rücken. Und als er dieses getan hat, dann stand Sahel auf, als wäre nichts passiert. Dann stand Sahel auf, radiallahu an, als wäre nichts passiert. Und hier, liebe Geschwister, sehen wir, dass tatsächlich dieser böse Blick existiert. Dieser Blick, dieser böse Blick, er existiert. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte sogar, أَكْثَرُ مَنْ يَمُوتُ مِنْ أُمَّتِي بَعْدَ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ وَقَضَائِهِ وَقَدَرِهِ بِالْأَنْفُسْ يعني بِالْعَيْنِ. Die meisten, die in meiner Umma sterben, sterben aufgrund der Bestimmung Allahs. Natürlich ganz gleich, wie ein Mensch stirbt, Allah hat das bestimmt. Und dann wegen dem bösen Blick. Allahu Akbar. Und dann wegen dem bösen Blick. Diese Überlieferung ist bei At-Tabarani überliefert und Al-Bazzar, liebe Geschwister, und Al-Haythami sagt, sie ist sahih. Und Sheikh Al-Albani, rahimullah ta'ala, sagt, sie ist hasan. Und auch Ibn Hajar Al-Asqalani, rahmatullah alayhim. Das bedeutet, in dieser Überlieferung erfahren wir, dass man jemand mit seinem Blick was töten kann. Wie Ibn Abbas in einer anderen Überlieferung sagte, der böse Blick, er bringt jemanden in sein Grab herein. Allahu Akbar. Deswegen soll man aufpassen, wenn man jemanden, wenn man bei jemandem etwas Gutes sieht, dann sagst du sofort Allahumma barik. Nicht, dass du ihn triffst mit deinem Auge. Auch wenn du es nicht beabsichtigt hast, aber tatsächlich kann der Schaden trotzdem eintreten. Tatsächlich kann der Schaden trotzdem eintreten. Und wir sollten lernen, dass wir uns schützen, liebe Geschwister, vor so einem Blick. Indem wir zum Beispiel uns waschen. Waschen bedeutet hier was? Na, die Gebetswaschung. Dass wir die Gebetswaschung verrichten. Und wenn wir etwas Gutes sehen, dann sagen wir Allahumma barik. Und wir nehmen allgemein Zuflucht bei Allah subhanahu wa ta'ala, auch vor dem bösen Auge. Und dieses ist das, was unsere Religion uns beigebracht hat. Ein Muslim darf dieses nicht verwehren, dass es den bösen Blick in unserer Religion gibt. Denn es gibt manche Muslime, der sagt, ich weiß nicht so recht, ob ich daran glauben soll. Wir haben eine Methodik in unserer Religion. Wenn Allah und sein Gesandter etwas bestätigen, dann ist das Religion. Dann darfst du nicht mehr als unterwerfender Diener sagen, dieses ist für mich zweifelhaft. Denn wenn eine Sache authentisch bestätigt wurde, dann heißt das für dich, sami'na wa ata'na. Ich glaube, ich höre und ich gehorche. Und das ist unsere Religion, liebe Geschwister. Denn wir haben nicht eine Religion. Ja, Alhamdulillah. Wir haben nicht eine Religion, die uns sagt, glaubt einfach mal daran. Nein. Alles, woran wir glauben, ist wo enthalten? Im Koran oder in der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daher haben wir eine Religion, die uns ein ruhiges Herz gibt, weil wir wissen, wir glauben nur an das, was Allah und sein Gesandter uns gesagt haben. Und weil wir nur daran glauben, sind wir auch Muslime, sind wir Gläubige, liebe Geschwister, die nichts anderes akzeptieren, als das, was von Allah azza wa jall und von seinem Gesandten diesbezüglich stammen, egal was ist.